Zum 75. Geburtstag von Genossin Kim Jong-il fanden kürzlich in den Parteien, Organisationen und Institutionen von Nigeria gemeinsame Festveranstaltungen, Seminare über seine Verdienste, Bücher- und Fotoausstellung und Filmvorführung statt. In den Veranstaltungsorten waren die Fotos über das heilige revolutionäre Leben von Genossin Kim Il-sung und Kim Jong-il zu sehen. Und die Bücher über ihre Verdienste und die Bücher und Fotos über die großen Erfolge der Armee und des Volkes der TVRK, die sie unter der weisen Führung von Genossen Kim Jong-un beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates erzählten, zur Schau gestellt. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie »Der ewige Reichtum für die Lobpreisung der Sonne« und »Die Fahne der Partei der Arbeit Koreas« gezeigt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten verschiedener Parteien, Organisationen und Institutionen wie des nigerianischen Nationalen Vorbereitungskomitees für Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag vom Generalismus Kim Jong-il, der Demokratischen Volkspartei Nigerias, des Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und der Frauen- und Kinderklinik im Bundesstaat Zamfara sowie die Massen von Nigeria. Auf der gemeinsamen Festveranstaltung wurde ein Glückwunschtelegramm an Genossen Kim Jong-un angenommen.